In den bisherigen Sitzungen wurde von den verschiedenen Referentinnen versucht, sich auf einer allgemeinen Ebene und unter verschiedenen Perspektiven unserem doch sehr weiten Thema zu nähern. Mir ging es beim Zuhören dabei häufig so, dass mir nicht ganz klar wurde, was denn nun dieses utopische Denken überhaupt sein soll. Zwar wurde vor Utopien im Allgemeinen gewarnt, oder es wurde Utopien sogar der Totenschein ausgestellt, mir blieb es jedoch unklar, was genau es eigentlich ist, was da gefährlich ist oder was da auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Auch hatte ich bis auf den ersten Vortrag immer wieder das Gefühl, dass es mehr um Utopien als Literaturgattung ging und gar nicht um utopisches Denken selber. Eine klare Unterscheidung von beiden hätte ich in solchen Momenten aber auch eher selten aufzeigen können. Interessant fand ich es, dass aus dem Publikum immer wieder Bedauern über die gegenwärtige Utopielosigkeit geäußert wurde und darauf hingewiesen wurde, dass Utopien für den Kampf um eine bessere Welt unverzichtbar seien. Wenn man jedoch einmal von bestimmten Öko-Utopien absieht, hatte ich während meiner bisherigen Erfahrung mit politischem Engagement selten das Gefühl, mit Leuten zusammenzuarbeiten, für welche Utopien handlungsanleitend waren. Auch wird im alltäglichen politischen Diskurs meines Wissens nach selten gefordert, die Welt nach einem Roman einzurichten. Hinter der Sache mit den Utopien und ihrer Bedeutung für einen Kampf um eine bessere Welt muss meines Erachtens ein bisschen mehr stehen. Es scheint mir daher nicht ausreichend zu sein, sich mit mehr oder weniger verstaubten Utopien zu beschäftigen und das Denken über unser Thema bei der Darstellung dieser konkreten Utopien abbrechen zu lassen. Denn werden klassische Utopien oder solche, welche versucht werden, mit ihnen in eine Traditionslinie zu bringen, als Utopien betrachtet und an ihnen versucht zu klären, was sie zur Utopie macht, dann wird bereits vorausgesetzt, was man eigentlich doch erst finden wollte. In meinen Überlegungen habe ich deshalb eher versucht, mich mit den Voraussetzungen von utopischem Denken auseinanderzusetzen. Ich habe mir gedacht, durch eine Reflexion auf die Voraussetzungen von utopischem Denken der Gegenstand ein wenig klarer wird. Denn wenn sich feststellen lässt, was die Bedingungen sind, unter welchen utopisches Denken und oder Utopien überhaupt erst möglich wird, dann haben wir die Sache hoffentlich ein wenig besser verstanden. Ich werde jetzt in den folgenden 60 bis 70 Minuten meine Überlegungen zu den logischen und historischen Voraussetzungen von utopischem Denken erst darstellen und dann versuchen, die Probleme, welche sich hieraus ergeben, zu entwickeln. Die Trennung von logischen und historischen Voraussetzungen dient dabei nur der Darstellung. Am Anfang meines Vortrags werde ich also versuchen, das Problem erst einmal rein logisch zu entwickeln. Erst im Anschluss daran werde ich das von mir Entwickelte historisch wieder einholen. Der Anfang meines Vortrags wird daher recht abstrakt ausfallen. Dadurch wird alles komplizierter wirken, als es eigentlich ist. Ich hoffe jedoch, dass je länger der Vortrag andauert, vieles von dem am Anfang Entwickelten mit der Zeit immer deutlicher werden wird. Ich möchte daher dazu ermutigen, am Anfang nicht gleich das Handtuch zu werfen, wenn etwas nicht unmittelbar verständlich ist. Ganz am Ende meiner Überlegungen habe ich mir dann vorgenommen, das von mir bis dahin hoffentlich erarbeitete Mehr an Erkenntnis auf das allgemeine Thema dieser Ringvorlesung zurückzuwenden. So viel erstmal zum Programm. Der erste Teil meines Vortrags ist überschrieben mit dem Titel »Die Utopie vom Individuum«. Ich will beginnen mit der Feststellung, dass die Voraussetzungen des utopischen Denkens in der Utopie des Individuums zu finden sind. Das klingt sicher erst einmal recht merkwürdig. Wie sinnvoll kann es sein, als Voraussetzung von utopischem Denken eine weitere Utopie anzugeben? Meinen Überlegungen zufolge verhält es sich aber tatsächlich so, dass sowohl die logischen als auch die historischen Voraussetzungen in der Utopie des Individuums zu finden sind. Die logischen Voraussetzungen finden sich in dieser Utopie in dem Sinne, dass nur in dem Zurückgehen und Bewusstwerden der vorher unbewusst gesetzten Verhältnisse sich überhaupt ein Raum für utopisches, die eigenen Verhältnisse transzendierendes Denken öffnet. Erst durch den Anspruch, sich selbst und seine Verhältnisse erkennen zu können, wird utopisches Denken möglich. Ohne einen solchen Anspruch wäre jegliche Utopie bloße Fiktion und utopisches Denken nicht mehr als ängstigender Wahnsinn, als welcher ja auch gar nicht so selten rezipiert wurde. Die historischen Voraussetzungen lassen sich ebenfalls in der Utopie des Individuums finden, und zwar dergestalt, dass die historisch-gesellschaftliche Kategorie des Individuums und die gesellschaftlichen Bedingungen, welchen sie konstituiert haben, dem Aufkommen der sozialen Utopien vorhergegangen ist. Eine genauere Erklärung dazu werde ich hoffentlich in Kürze nachreichen. Doch zuallererst stellt sich an dieser Stelle die berechtigte Frage, was damit gemeint sein soll, wenn ich von der Utopie des Individuums rede. Denn sicherlich ist es nicht gerade üblich, das Individuum als Utopie zu denken. Ich meine jedoch, dass es mit dem Individuum mehr auf sich hat, als dass damit der Einzelne gemeint ist und auch mehr auf sich haben sollte, als dass das neueste Foto auf Instagram die eigene Individualität ausdrückt. Ich werde im Vortrag, wenn ich vom Individuum spreche, eine besondere Form des Selbst- und Weltbezuges meinen, in welchen sich der Einzelne seiner Selbst- und seiner Verhältnisse bewusst ist. Was soll das heißen? Der Selbst- und Weltbezug eines Menschen ist die Art und Weise, in welche ein Mensch sich auf sich selbst und die von ihm wahrgenommene Welt beziehen kann. Sie ist abhängig von seinem Selbst- und Weltbewusstsein und von der allgemeinen und individuellen Selbst- und Welterkenntnis. Wenn ich sage, dass die Utopie des Individuums einen Selbst- und Weltbezug bezeichnet, in welchem der Mensch sich selbst und seiner Verhältnisse völlig bewusst ist, meine ich damit, dass er sich im Klaren darüber ist, was seinen Alltagsvollzug und seine Existenz bestimmt und dahinter die Voraussetzungen dieses Selbst- und Weltbezuges zurückgehen und ihn kritisch reflektieren kann. Es ist nicht gemeint, dass er sich in jeder Sekunde aller Selbst- und Weltbezüge gleichzeitig bewusst ist. Vielmehr ist es ihm durch einen bestimmten Bezug auf sich selbst und seine Welt möglich, auf die Voraussetzungen dieser Bezüge zu reflektieren. Nur in einem solchen Welt- und Selbstbezug ist der Einzelne wirklich mit sich selbst identisch und folglich frei von heteronomen Zwängen. Er ist ein vernünftiges Individuum. Wie das miteinander zusammenhängt und wie ich darauf komme, wird hoffentlich spätestens am Ende deutlich geworden sein. Ein solcher Selbst- und Weltbezug ist aber, und da dürften, also so wie ich ihn gerade beschrieben habe, und das dürfte allen hier ohne große Schwierigkeiten klar sein, der ist nicht mehr als eine Utopie. Denn dass ein Mensch sich selbst und seiner Verhältnisse vollständig bewusst ist, das ist schwerlich vorstellbar und ich denke, man sollte jedem misstrauen, welcher solches von sich behauptet. Dieser besondere und von mir ja auch nicht weiter bestimmte Selbst- und Weltbezug, welcher solche Fähigkeiten, solches Bewusstsein hervorbringen würde, ist nicht mehr als eine Utopie. Genau ist es eine gesellschaftliche und auch eine anthropologische Utopie. Eine anthropologische Utopie in diesem Sinne, dass es eine Utopie vom einzelnen Menschen und seinen Fähigkeiten ist. Eine Utopie der Gesellschaft, weil der Selbst- und Weltbezug des Menschen immer nur durch seine gesellschaftlichen Verhältnisse zu haben ist. Kein Mensch kann sich die Art und Weise, wie er die Welt und sich selbst betrachten will, einfach aussuchen. Und alle, die solches behaupten, wäre mit Spott zu begegnen. Die Existenz eines solchen Individuums ist also eine gesellschaftliche und anthropologische Utopie. Der Anspruch, ein solches Individuum zu sein oder es zumindest werden zu können, ist aber meiner Meinung nach die Voraussetzung des utopischen Denkens überhaupt. Doch warum ist dieser Anspruch so wichtig? Wenn man das Individuum, so wie wir gerade, eben als Utopie bestimmt haben, dann müssen wir feststellen, dass wir zwei Dinge damit voraussetzen. Erstens, dass der Mensch sich selbst und seiner Verhältnisse gar nicht bewusst ist und zweitens, dass er sich beider Tatsachen aber bewusst werden kann. Zuerst wollen wir uns daher mit der Frage beschäftigen, was denn überhaupt zu diesem ominösen Bewusstsein der Verhältnisse und des eigenen Selbst alles dazugehört. Also mit der Frage, wie eine Erkenntnis über den Menschen und über seine Verhältnisse möglich ist. Gehen wir also davon aus, wir wissen nichts darüber, was der Mensch ist. Wenn das eigene Wissen des Selbst über sich im Zweifel steht, kann es ja auch gar nicht mehr davon ausgehen, das eigene Selbst einfach so vorauszusetzen. Wenn nicht einfach davon ausgegangen werden kann, dass es sicher ist, was das Selbst oder was der Mensch ist, dann kann sich der einzelne Mensch nur in seinem Verhältnis zur Welt begreifen. Doch warum das? In der Frage des Menschen, was er selbst sei, wird er zum Subjekt und Objekt der Erkenntnis gemacht. Das heißt ja erst einmal nicht mehr, als dass der Mensch sich in den Grenzen seiner möglichen Selbsterfahrung, also von innen und gleichzeitig als objektiver Gegenstand, man könnte sagen von außen, betrachten soll. Es lässt sich vielleicht so vorstellen, dass der Mensch sich zum Zwecke seiner Selbsterkenntnis wie in einem Spiegel betrachten muss. Die Selbsterkenntnis des Menschen ist dabei immer Reflexion und gleichzeitig auch Spekulation. Reflexion dabei so verstanden, dass die Selbsterkenntnis von der Spiegelung eines Außen abhängig ist. Um über die Selbsterfahrung aus der Perspektive des Innen hinwegzukommen, muss sich der Mensch in einem Außen spiegeln können. Spekulation ist die Selbsterkenntnis dabei in dem anderen Sinne, dass weder in der Spiegelung des Außens noch in der Perspektive auf das Außen die Frage nach dem eigenen Selbst erschöpfend und eindeutig beantwortet werden kann. Es muss somit immer über den Bereich des Sicheren hinaus gedacht werden. Wir brauchen für die Selbsterkenntnis also immer das Außen, um uns darin spiegeln zu können. Um bei unserem Bild zu bleiben, es wird ein möglichst umfassender Spiegel gebraucht, in welchem wir uns betrachten können. Damit aber die Differenzierung zwischen der Reflexion im Außen und dem Außen selber möglich ist, muss der Mensch das Außen ebenfalls erkennen. Er muss also, um wieder das Bild zu bemühen, er muss also den Spiegel von dem eigenen Spiegelbild unterscheiden können. Selbsterkenntnis impliziert also immer auch Welterkenntnis. Erkenntnis der inneren Welt durch Erkenntnis der äußeren Welt und auch andersherum. Also Erkenntnis der äußeren Welt nur durch die Erkenntnis der inneren Welt. Die notwendige Erkenntnis der Welt ist für den einzelnen Mensch jedoch nicht ohne seine gesellschaftliche Vermittlung zu haben. Sie ist, und dies gilt dann ebenfalls für die individuelle Selbsterkenntnis, abhängig von gesellschaftlichen Wissensstrukturen und allgemeinen Deutungsansätzen. Die gesellschaftliche Bedingtheit der Selbst- und Welterkenntnis verweist auf eine notwendige Unterscheidung innerhalb der äußeren und der inneren Welt. Und zwar eine Unterscheidung zwischen der gesellschaftlichen Welt und der Welt der Natur. Beide Teile der Welt erweisen sich als konstitutiv für die Selbsterkenntnis des Individuums. Es lässt sich zusammenfassend also folgendes Verhältnis für das Individuum und seinem Selbst- und Weltbezug behaupten. Im Individuum spiegelt sich die gesellschaftliche Welt und die Welt der Natur. Und in der gesellschaftlichen Welt und in der Welt der Natur spiegelt sich das Individuum. Weil es eventuell alles ein wenig unverständlich geblieben ist, versuche ich es noch ein wenig ausführlicher zu erklären. Der erste Teil, also der Satz, im Individuum spiegelt sich die gesellschaftliche Welt und die Welt der Natur, bedeutet so viel, dass die allgemeine Bestimmung dessen, was der Einzelne ist, von dem allgemeinen Bewusstsein abhängt, was als Natur gilt und was als Gesellschaft anerkannt wird. Also sowohl die Frage, was am Einzelnen selber Natur und Gesellschaft ist, als auch die Tatsache, als was Natur selber, als was Gesellschaft an sich gedacht wird. Beides ist entscheidend für die Bestimmung dessen, was das Individuum ist, wie es begriffen wird. Als Beispiel: Dass der Mensch als Bürger eines Staates von den anderen Menschen als formal unabhängig betrachtet wird, er als einzelnes Glied der Gesellschaft gilt und dass nur seine individuellen Fähigkeiten und sein Glück für seinen gesellschaftlichen Erfolg und sein ganzes Überleben verantwortlich ist, wird zum Beispiel im Zeitalter des Neoliberalismus und vielleicht auch schon davor als gesellschaftliche Naturtatsache angesehen. Diese Verhältnisse des Menschen werden als Ausgangspunkt aller Überlegungen genommen. Dabei ist es unsichtbar, dass diese Verhältnisse ein historisch gewordenes Resultat sind, welches sich aus einer bestimmten Form der Vergesellschaftung ergeben hat und auch noch ergibt. Aus dieser Bestimmung der natürlichen und der gesellschaftlichen Welt ergibt sich dann noch eine Bestimmung des Individuums. Das Individuum gilt als Nutzen maximierender Homo economicus, Konkurrenzwille und Egoismus ergeben sich aus dieser Form der Betrachtung folgerichtig als seine natürlichen Eigenschaften. Sie werden zur Erklärung der Welt und der Verhältnisse selbst herangezogen. Der zweite Teil, also der vorhin getätigten Aussage, also in der gesellschaftlichen Welt und in der Welt der Natur spiegelt sich das Individuum, heißt so viel, dass das Bewusstsein dessen, was das Individuum als seinen irreduziblen Kern ansieht, was ihm als sein individuelles Wesen bewusst ist, mitbestimmt wird von seinem eigenen und dem allgemeinen Bewusstsein davon, was Natur und was Gesellschaft ist. Das, wozu der einzelne Mensch Ich sagen kann, das, was er als das begreift, was nicht in seinen anderen Bezügen zur Welt aufgeht, ist zutiefst abhängig von dem individuellen, aber auch von dem gesellschaftlichen Bewusstsein des Zusammenhangs von Gesellschaft, Natur und Individuum. Folglich ist die Identität eines Menschen und deren gesellschaftliche Anerkennung untrennbar mit der gesellschaftlichen Bestimmung und dem individuellen Bewusstsein dieses Zusammenhanges verbunden. Individuelle und gesellschaftliche Identität des Menschen sind durcheinander vermittelt. Zusammenfassend lässt sich das bis hierher Gesagte wie folgt zusammenfassen. Die Selbst- und Welterkenntnis des Menschen steht in einem wechselseitigen Verhältnis und sind durcheinander vermittelt. Durch die gesellschaftliche Bedingtheit des Menschen und seines individuellen Erkenntnisprozesses ist der Selbst- und Weltbezug von den Verhältnissen, in denen er lebt, abhängig. Auch wenn es darin bereits mit ausgedrückt ist, sei es noch einmal erwähnt. Das individuelle Selbst- und Weltbewusstsein, welches bestimmt, wie der einzelne Mensch sich in seinem Ich gegenüber der sozialen und der natürlichen Welt abgrenzt, ist von diesen Erkenntnisprozessen mitbestimmt. Das im Hinterkopf nun, zurück zu unserer Frage, wie der utopische Selbstanspruch des Individuums sich selbst und seiner unbewussten Verhältnisse bewusst werden können. Überhaupt denkbar ist. Immerhin haben wir vorhin erkannt, dass wir sie als unbewusst setzen müssen, wenn wir das Individuum selber als Utopie verstehen wollen und es selber nicht einfach voraussetzen wollen. Es hat sich ja nun, denke ich, gezeigt, dass das Individuum sich nicht einfach selbstbewusst werden kann und auch nicht einfach seine Verhältnisse bewusst zu erkennen in der Lage ist. Seine Erkenntnis darüber ist, wie ich gerade eben hoffentlich gezeigt habe, in keinem Falle unabhängig. Das Bewusstwerden des Menschen über sich und seine gesellschaftlichen Verhältnisse, trotz der Erkenntnis der gesellschaftlichen Bedingtheit des individuellen Selbst- und Weltbezuges, ist die Idee der Aufklärung, ist am Ende die Idee der Vernunft selber. Durch die gesellschaftliche Bedingtheit des Menschen und seines Selbst- und Weltbezuges kann Aufklärung nur dann gelingen, wenn die Bewusstlosigkeit die Möglichkeit des Bewusstseins selber enthält. Der Mensch und oder seine Verhältnisse müssen die Möglichkeit der Selbstüberschreitung selber enthalten. In der Idee der Aufklärung ist immer bereits die Idee gesetzt, dass der Mensch vollständiges Subjekt seines Denkens ist. Er ist sich dieser Tatsache nur nicht in ihrem vollen Umfang bewusst. Damit die Aufklärung gelingen kann, muss die Erfahrung vom Unterschied zwischen Sein und Schein bereits gemacht worden sein. Es muss eine Ahnung davon vorhanden sein, dass der Mensch in einer Selbsttäuschung lebt. In einer Selbsttäuschung lebt er so lange, zumindest, wie er seinen vorhandenen Selbst- und Weltbezug einfach als Tatsache setzt und das Zustandekommen, die Voraussetzung und die Grenzen dieser Setzung nicht bewusst erkennt. Das Gelingen der Aufklärung ist ferner auch kein rein intellektueller Vorgang. Denn wie ich bereits gesagt habe, ist der Mensch keine rein geistige Existenz. Damit Selbsterkenntnis beginnt, braucht es eine Krise des Selbst- und Weltbewusstseins. Nur wenn dem Menschen seine Welt nicht länger als selbstverständlich erscheint und ihm seine Ich-Identität fraglich geworden ist, stellt sich die Frage nach der Aufklärung des eigenen Selbst- und Weltbezuges. Somit wird erst Raum geschaffen für die Möglichkeit von Erfahrungen, welche den eigenen Selbst- und Weltbezug überschreiten. Dass die Möglichkeit besteht, dass Aufklärung gelingt, dass eine Überschreitung des Selbst- und Weltbezuges möglich ist und die Verhältnisse, welche die bisherige Bewusstlosigkeit produzieren, veränderbar sind, gehört unabweisbar zu den logischen Voraussetzungen des utopischen Denkens. Ich denke, dass ohne den Anspruch, sich selbst und die Verhältnisse erkennen zu können und ohne die Voraussetzung, dass in der gesellschaftlichen Bedingtheit des Bewusstseins und im allgemeinen Alltagsbewusstsein der Welt nicht die Grenzen der Selbst- und Welterkenntnis liegen, Utopien nicht denkbar sind und utopisches Denken unmöglich wird. Ich hoffe also plausibel gemacht zu haben, dass in dieser Utopie die Voraussetzungen für utopisches Denken zu finden sind. Bis hierhin bin ich euch aber ein wichtiges Argument schuldig geblieben. Denn gegen alles, was ich bis hierher angeführt habe, ließe sich anführen, dass die Setzung der Kategorie des Individuums als soziale Utopie eine reine Behauptung gewesen ist. Es ließe sich der Verdacht äußern, dass es gar keinen Grund gäbe, davon auszugehen, dass der Mensch sich selbst und seiner Verhältnisse nicht bewusst ist, dass er jemals einen anderen Selbst- und Weltbezug als unseren heutigen gehabt habe. Es gilt daher nachzutragen, warum das Individuum eine historisch gewordene Kategorie darstellt und warum Ich-Identität in der Form von Individualität sowie der Anspruch des Selbst, sich und seine Verhältnisse erkennen zu können, eine historische Voraussetzung auch von utopischem Denken ist. Es gilt also, auf die Genese des Individuums zu reflektieren. Dabei werde ich jetzt versuchen, am historischen Beispiel zu zeigen, was es bedeutet, dass Aufklärung immer voraussetzen muss, dass die Bewusstlosigkeit die Möglichkeit von Bewusstsein enthält und warum es nötig und wie es möglich ist, dass der Selbst- und Weltbezug sich verändert. Vieles von dem, was in der bisherigen Darstellung vielleicht ein wenig abstrakt geblieben ist, wird durch das Hinzutreten des historischen Materials hoffentlich noch einmal ein bisschen verdeutlicht. Der zweite Teil meines Vortrags steht unter der Zwischenüberschrift Die mythologische Welteinheit. Der Anspruch des Menschen, ein Individuum, also eine unteilbare Einheit gegenüber den anderen Menschen und der Natur zu sein, oder auch nur der Anspruch, sich selbst und seiner Verhältnisse selbstständig erkennen zu können, lässt sich weder in der Antike noch im Mittelalter entdecken. Ein solcher Anspruch ist frühestens in den Schriften der Renaissance-Philosophie formuliert worden. Daher werde ich jetzt versuchen, den Aufstieg des Individuums im Spätmittelalter und in der Renaissance nachzuzeichnen. Wichtig erscheint es mir, darauf hinzuweisen, dass eine Darstellung eines anderen Selbst- und Weltbezuges, einer anderen Form der Selbst- und Weltbewusstseins oder auch Überlegungen zu einem anderen Selbst, zu einer anderen Selbst- und Welterkenntnis immer nur als retrospektive Konstruktion zu haben sind. Sie werden zwangsläufig vom Standpunkt des heutigen Selbst- und Weltbezuges ausgedacht. Dieser lässt sich begrifflich vielleicht am ehesten als bürgerlicher Rationalismus charakterisieren. Eine Darstellung von einem solchen Weltbezug kann daher nur negativ durchgeführt werden. Das heißt, dass sich nur feststellen lässt, welche Aspekte des heutigen Selbst- und Weltbezuges damals nicht vorhanden waren und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Doch nun genug der Vorrede. Der Welt- und Selbstbezug des Menschen in der Antike und im Mittelalter lässt sich am besten als mythologische Weltauffassung begrifflich erfassen. Die mythologische Weltauffassung und die damit einhergehende Lebenspraxis war geprägt von einer unmittelbaren und differenzlosen Einheit der Welt. Das heißt, dass unter anderem in diesem Selbst- und Weltbewusstsein Subjekt und Objekt nicht voneinander geschieden waren, also zumindest in der Wahrnehmung. Der einzelne Mensch setzte sich also nicht als ein mit sich selbst identisches Subjekt einer unbelebten und von ihm völlig unterschiedenen Natur entgegen. Die Einheit dieser Welt, also der Zusammenhang der sinnlich unterschiedlichen Tatsachen und Dinge, wurde durch die Existenz einer allumfassenden göttlichen Macht gestiftet. Im Mittelalter war nur durch die Gewissheit dieser göttlichen Allmacht eine Ordnung in der Welt überhaupt zu erkennen. Die Totalität der göttlichen Ordnung betraf dabei sowohl die soziale Ordnung des Menschen als auch die Ordnung der Natur. Beide wurden nicht als voneinander getrennt wahrgenommen. Die christliche Dogmatik lieferte in dieser Zeit eine vollständige Interpretation und Deutung dieser Welteinheit. Alles beginnt in ihr mit der Entstehung der Welt durch die göttliche Schöpfung. Das Leben eines Menschen beginnt analog dazu mit der Taufe. In der Taufe wird der Einzelne zum Menschen. Er wird in die Gemeinschaft inkorporiert. Er wird zum Teil der göttlichen Weltordnung. Herrschaft und Gewalt sind durch die göttliche Ordnung gesetzt. Die Unteren sind den Herren zu Gehorsam verpflichtet. Die Herrschaft ist unmittelbar und persönlich. Die Gemeinschaft wird als ein großer Organismus gedeutet. Ausgedrückt wird diese Deutung im Bild des Leibes. Jedes Glied dieses Leibes hat seine unveränderbare und notwendige Funktion. Amt, Würde oder Stellung entspringen der göttlichen Ordnung und sind demzufolge von den Menschen nicht zu verändern. Recht und Gesetz existieren unabhängig von den Menschen, sie sind Teil des göttlichen Kosmos. Sie müssen daher auch nicht geschaffen werden, sondern werden von den Menschen nur aufgefunden und durchgesetzt. Die Ungleichheit der Menschen ist eine Grundlage der Gesellschaftsordnung. Sie entspricht der persönlichen Herrschaft von sinnlich ungleichen Einzelnen untereinander. Die bürgerliche Idee der Gleichheit ist nicht existent und somit eine Klage gegenüber dieser Ungleichheit nicht auf ihrer Basis denkbar. Der Einzelne gilt nicht als besonderes Moment einer abstrakten Allgemeinheit. Das heißt hier nicht mehr, als dass der einzelne Mensch sich nicht als Besonderer gegenüber einer abstrakten Vorstellung wie der Menschheit gegenübersetzt. Er sieht sich nicht als besonderes und gleichzeitig gleiches Exemplar der Gattung Mensch. Also das ist ja das, was Menschheit impliziert. Weder wird von dem einzelnen Menschen auf den Menschen geschlossen, noch wird von der sinnlichen Ungleichheit der Einzelnen auf die soziale Gleichheit aller Menschen abstrahiert. Die Menschen verhalten sich unmittelbar persönlich zueinander. Die Gemeinschaft der Einzelnen wird als Konstellation der persönlichen Verhältnisse wahrgenommen. Es wird daher auch nicht von dem konkreten Verhalten der Menschen zueinander auf gesellschaftliche Verhältnisse abstrahiert. Die Reproduktion des eigenen Lebens erfolgte im Mittelalter in unmittelbarer Einheit der Menschen zueinander und zur Natur. Der Begriff der Arbeit hatte im Mittelalter die Bedeutung von Not, Plage und göttlicher Strafe. Er bezeichnet daher auch nie die konkrete einzelne Tätigkeit, sondern meint ein immer schuldhaft gedachtes Verhältnis des Menschen zur Natur. Zentral für die persönlichen Verhältnisse ist die Hauswirtschaft. Ziel der Produktion ist die Befriedigung endlicher Bedürfnisse durch konkrete Gegenstände. Eine Aneignung von abstrakt unbegrenzten Reichtum, wie zum Beispiel Geld, ist unbekannt. Grundeigentum ist die zentrale gesellschaftliche Institution. Tausch findet, so er überhaupt als ökonomischer Tausch stattfindet, mit Zielrichtung auf den Konsum statt. Es wird eine Ware gegen Geld getauscht, um eine andere Ware für den Konsum zu erhalten. Der Wert des Geldes bezieht sich auf den Naturstoff, aus welchem er gemacht ist, also Silber oder Gold. Die Reflexion und Ordnung der Ökonomie wird im Mittelalter durch eine theologische Morallehre besorgt. Als moralisch gilt in ihr nur die Befriedigung endlicher Bedürfnisse, welche unter der Herrschaft einer göttlichen Seele stehen sollen. Die abstrakte Vermehrung von Geld durch Zins gilt als eine der schlimmeren Verbrechen und steht außerhalb der göttlichen Ordnung. Wissen über die Welt können Menschen nur durch Offenbarung erfahren. Nur so teilt sich die Welt und ihre göttliche Ordnung den Menschen mit. Erkenntnis der Welt bedeutet also Erkenntnis Gottes. Die Philosophie des Mittelalters beschäftigt sich daher hauptsächlich mit Überlegungen zum Wesen Gottes. Zwar kommt in ihren Überlegungen auch der Begriff der lateinisch persona vor, jedoch ist diese für die Frage der Unteilbarkeit Gottes reserviert. Gott gilt als Person, als Einheit und nicht der Mensch. Neben der christlichen Dogmatik gab es im Mittelalter auch davon abweichende Lebenspraxen. Außerhalb der Städte und Klöster herrschte häufig noch bäuerlicher Aberglaube. Dieser Aberglaube hatte seine Wurzeln in vorchristlicher Zeit. Diese Glaubensvorstellungen lassen sich aus einer heutigen Perspektive heraus vielleicht am besten als magisch bezeichnen. Sie bestanden in einer Vielzahl von Beschwörungs- sowie Versöhnungsriten und den verschiedenen animistischen Praktiken, also dem Versuch, Naturgeister zu beschwören und zu kontrollieren. Ziel solcher Praktiken war eine Manipulation der als lebendig wahrgenommenen Natur. Durch Mimesis, also Nachahmung und Anpassung an die Natur, wurde versucht, selbige zu manipulieren. Das Verhältnis zur Natur lässt sich daher als ein Wechsel von Kommunikation und Interpretation begreifen. Auch nach der Christianisierung spielten solche Glaubenspraktiken eine große Rolle und wurden selbst von christlichen Dorfpriestern, zum Beispiel zur Beruhigung nach einer Naturkatastrophe, angewendet. Aber auch die christliche Praxis war mit den wiederkehrenden landwirtschaftlichen Produktionszyklen beschäftigt. Die Heiligenverehrung kann auf dem Lande durchaus als magische Praktik verstanden werden. Durch Opfergaben an die Heiligen wurde versucht, die Naturgewalten zu bezähmen und so die Ernte vor Schaden durch die Kräfte hinter der erscheinenden Natur zu bewahren. Die Welt, in welcher der Mensch des Mittelalters lebt, war voller übernatürlicher Ereignisse und Erscheinungen. Sie rational zu durchdringen und somit zu beherrschen, war für die Menschen nicht denkbar. Wie bereits erwähnt, ist die Welt im Mittelalter Subjekt, nicht Objekt. Das Subjekt, welches in der Welt agiert, ist der christlichen Weltdeutung zufolge Gott. Dieser wird auch nicht als von seiner Schöpfung getrennt gedacht. Er ist nicht, wie in den heutigen christlichen Vorstellungen, auf den Bereich des Jenseits und der Transzendenz verbannt. Im Gegenteil ist er in allen Gewalten, welche das Leben der Menschen bestimmen, anwesend. Der einzelne Mensch kann sich somit auch nicht als Subjekt seines Denken und Handelns begreifen. Er erfährt sich als bloßes Moment einer allumfassenden Totalität. Selbst die eigenen Gedanken und Gefühle stehen im Selbstbewusstsein nicht zweifelsfrei unter der Einheit des eigenen Selbst. Eine bewusste und eindeutige Abgrenzung gegen diese Totalität ist auf dieser Basis nicht möglich. Die Abgrenzung der Einzelnen gegenüber der Welt und den anderen Menschen ist folglich nicht in der Form der Individualität zu denken. Diese Form würde die Fähigkeit der Selbstabstraktion voraussetzen. Der einzelne Mensch müsste von der erfahrbaren, sinnlichen Ungleichheit der Menschen und Dinge abstrahieren, um sich im Verhältnis zu den Abstraktionen als ein Besonderes zu behaupten. Im Mittelalter lässt sich daher kaum ein Bewusstsein für Persönlichkeit nachweisen. Werden zum Beispiel in Sagen und Gedichten Einzelne und ihre Taten beschrieben, wird immer das Allgemeine und Wiederkehrende in ihnen beschrieben. Es wird krampfhaft versucht, den Einzelnen in bekannten Prototypen aufgehen zu lassen. Solche Prototypen speisen sich aus den Charakterdarstellungen der Bibel, aus Geschichten über Heilige oder ergeben sich aus typischen Charaktereigenschaften, welche bestimmte Ämter, Berufe oder Funktionen, welche denen zugeschrieben wurden. Auch wird in der Geschichtsschreibung des Mittelalters das Geschehene nie durch Handlungen von Subjekten erklärt. Die Handlungen werden stattdessen als ein Durchsetzen des göttlichen Willens und der göttlichen Vorhersehung betrachtet. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass der einzelne Mensch in dieser mythologischen Welteinheit in eine Konstellation von verschiedenen Weltbezügen zerfällt. Er ist ohne personale Identität und ohne feste Ich-Abgrenzung gegenüber seiner Umwelt. Also natürlich immer gedacht von unserem Standpunkt aus. An dieser Stelle stellt sich dann spätestens die Frage, inwieweit hier eine Überschreitung dieses Selbst- und Weltbezuges überhaupt gedacht werden kann. Der Mythos enthält jedoch alle Elemente der Überschreitung bereits in sich selber. Im Denken und Bestimmen überhaupt und auch in der mythologischen Welt wird der Mythos selber immer bereits überschritten. Denke ich etwas, setze ich es mir als ein Objekt gegenüber. Subjekt und Objekt werden dadurch bereits entzweit. Das Subjekt setzt sich unbewusst als Subjekt und das Objekt als Objekt. Durch die Deutung der Welt als göttliche Ordnung und als Einheit der Welt in Gott wird die Einheit dieser Welt immer bereits gesprengt. Der Mensch setzt sich in seiner Erklärung der Verhältnisse der Welt gegenüber. Diese Gegenübersetzung bleibt jedoch unbewusst. Der Mythos enthält somit die Momente seiner Überschreitung. Auch in der Erklärung der Herrschaft von Menschen über Menschen ist bereits eine Erklärungsnotwendigkeit mitgedacht. Die Zuordnung der Menschen in Herrscher und Beherrschte enthält immer bereits die Notwendigkeit der Rechtfertigung und somit auch ihre Überschreitung. Als einen weiteren Aspekt, welcher die Verhältnisse des Mittelalters transzendierte, muss der durch Geld vermittelte Tausch gelten. Zwar war durch das Zinsverbot waren die ökonomischen Wachstumspotenziale der abstrakten Geldvermehrung gehemmt, jedoch enthält jeder Tausch, welcher durch Geld vermittelt wird, bereits die Möglichkeit in sich, die abstrakte Selbstvermehrung des Geldes zu beginnen. Sie wird nur durch den gesellschaftlichen Bann darin gehindert. Als Potenzial ist es jedoch bereits vollständig vorhanden. Und damit weist das über die gesellschaftlichen Verhältnisse des Mittelalters hinaus. So viel nun erstmal zur mythologischen Welteinheit. Als nächstes werde ich versuchen, das Aufbrechen dieser mythischen Welteinheit nachzuvollziehen und an einigen Beispielen den Ausgang aus der mythologischen Weltbewusstsein aufzuzeigen. Dann geht doch gleich los mit dem nächsten Bild. Die skizzierte mythologische Welteinheit zerbricht allerspätestens am Ende des Spätmittelalters. Das Spätmittelalter wird so zwischen 1250 und 1420 datiert. Der Bruch erfolgte unter anderem durch eine Konstellation von Krisen, welche in den damaligen Bewusstsein den gesamten Kosmos erschütterten. Sie wurden als Erschütterung der gesamten Lebenswelt rezipiert. Im eben benannten Zeitraum ereignete sich eine Aneinanderreihung katastrophaler Ereignisse, aber auch eine Ansammlung von weniger katastrophalen Veränderungen, welche aber in relativ kurzer Zeit die Welt der Menschen radikal umkrempelte. Doch viele dieser Veränderungen haben ihren Ursprung bereits im späten Mittelalter, also weit vor der von mir angedeuteten Einschnitten. Im Zusammenhang mit einer starken Zunahme der europäischen Gesamtbevölkerung in der Folge einer kleinen Warmzeit von 1000 bis 1300, geht man ungefähr davon aus, steht im Spätmittelalter eine rasante Bevölkerungsentwicklung und Urbanisierung an. Diese führt zu einer bis dahin im Mittelalter weithin unbekannten Form des Zusammenlebens der Stadtkultur. Charakteristisch für die Stadtkultur war unter anderem, dass die Bedeutung der Agrarproduktion als Grundlage der Ökonomie gemindert wurde und Handwerk sowie Klein- und Großhandel an Bedeutung gewannen. Durch eine Stabilisierung der Handelswege in Vorderasien durch das mongolische Großreich kam es zu einer nie dagewesenen Handelsvernetzung der damals bekannten Welt. Die Handelsrouten reichten auf einmal von China bis nach Spanien. In den Städten setzten sich neue Formen der Arbeitsteilung und Spezialisierung durch, welche zumindest in ihren Einzuggebieten die Subsistenzökonomie als alleinige Grundlage der Gesellschaft ablöste. Somit fand stellenweise eine Loslösung des Menschen aus den unmittelbaren Naturzwängen der Ackerwirtschaft statt. Die Vermittlung der Arbeitsteilung erfolgte dabei anders als vorher über die an Bedeutung gewinnende soziale Institution des Marktes. Geld begann viel stärker als vorher, Arbeit, Waren und politische Macht zu vermitteln. Wichtig ist hier zu betonen, dass der Handel in den Städten immer noch der christlichen Morallehre unterlag, welcher, wie bereits dargelegt, ein absolutes Zinsverbot vorsah. Auch war die Abhängigkeit der Stadtbewohner von den Launen der Natur immer noch im großen Umfang gegeben. Doch war es in der Stadtgesellschaft möglich, anders mit drohenden Hungersnöten und Naturkatastrophen umzugehen. Durch das Anlegen von städtischen Vorratskammern und durch umfangreichere gesellschaftliche Zusammenarbeit war es möglich, eine knappe Distanz zwischen sich und den unmittelbaren Naturzwang zu bringen. Auch stellte das Stadtleben eine Rechtsform dar, welche nicht so richtig in das dreigliedrige Ständewesen passte. In diesem waren nur der Nährstand, der Wehrstand und der Leerstand, also unfreie Bauern, der Adel sowie Geistliche und Kleriker vorgesehen. Die Stadt und ihre Lebensform standen in vieler Hinsicht außerhalb der göttlichen Weltordnung und ihrer traditionellen Interpretation. Die Weltdeutung der göttlichen Ordnung konnte zwar die Abweichung verdammen, musste jedoch letztendlich eine Anpassung der eigenen Deutung vornehmen, damit die Welt weiterhin vollständig erklärt werden konnte. Eine Anpassung des Denkens an die Welt ist im mythologischen Weltbewusstsein natürlich nicht vorgesehen. Notwendige Anpassungen der Weltdeutung enthalten also immer die Möglichkeit der Überschreitung des von mir als mythologisch bezeichneten Selbst- und Weltbezuges. In den Städten gab es ferner auch eine gewisse Durchlässigkeit zwischen den sozialen Stellungen und Funktionen. So ist sicherlich der Satz "Stadtluft macht frei" vielen ein Begriff. Es lässt sich anhand von Quellen gut nachvollziehen, dass in den Städten das Bild der Fortuna, welches ihr hier hinter mir seht, im 12. und 13. Jahrhundert allgemein bekannt war. Die Vorstellung hinter diesem Bild ist, dass die Fortuna alle sozialen Positionen durcheinander bringen kann, dass also eine gewisse Veränderbarkeit der gesellschaftlichen Hierarchie möglich ist. Doch wie ihr seht, und das finde ich recht interessant, in diesem Bild ist immer das Schicksal das, welches die Kurbel des Rates dreht und somit die Positionen verteilt. Es ist nicht die Leistung der einzelnen Menschen oder die Konsequenzen individueller Anstrengungen, welche über die gesellschaftliche Position bestimmt. Auch kommt es im Hochmittelalter zu einer noch nie dagewesenen Verwendungsvielfalt für Schriftkundige. Durch die Wiederentdeckung der Schriftlichkeit und ihre Verwendung innerhalb der Verwaltung konnten ausgebildete Mönche sicherlich stark eingeschränkt, aber in gewissen Fällen selber entscheiden, ob sie in weltliche Dienste traten oder im Schoß der Kirche verblieben. Eine solche Entscheidung stellt eine im Mittelalter unbekannte Eigenmächtigkeit über die eigene Biografie dar. Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass sich bereits im Hochmittelalter der soziale Rahmen bestimmter sozialer Schichten änderte und so in Widerspruch mit der traditionellen Weltdeutung und Lebenspraxis geriet. Natürlich erstreckten sich solche Widersprüche nur auf das Leben eines Bruchteils der damaligen Bevölkerung. Über 90% lebten weiterhin auf dem Lande und waren von solcherlei Veränderungen sicherlich völlig unberührt. Aufgrund des langsamen Tempos, in welchem solche Entwicklungen stattfanden, führten diese Veränderungen auch nicht zu einer merklichen Veränderung des allgemeinen Selbst- und Weltbezuges. Die allgemeine Weltdeutung hatte auch genug Spielraum, um entstehende Ungereimtheiten und Widersprüche auszuhalten und wieder zu integrieren. Es lässt daher vermuten, dass es im Hochmittelalter nicht zu einem drastischen Wandel oder Fraglichwerden des Selbst- und Weltbewusstseins kam. Daher nun zu den kosmologischen Krisen des Spätmittelalters. Am Ende der vorhin kurz genannten Warmzeit stand eine Episode von Naturkatastrophen an, welche zu größten Hungersnöten führten. Durch das maximale Ausreizen der Agrarproduktion und der gesellschaftlichen Versorgungsleistung führten diese Naturkatastrophen nun zu schwerwiegenden Hungerkatastrophen. Diese führten neben vielen tausenden Toten manchmal auch zu totalen Zusammenbrüchen der Versorgungsnetzwerke und in dieser Folge zur Aufgabe und Entvölkerung ganzer Landstriche. Durch die noch nie dagewesene Handelsvernetzung der damalig bekannten Welt gelang eine Pestepidemie am Ende der 1340er Jahre aus Asien nach Europa. Die darauf folgenden Pestepidemien entvölkerten die Länder. Während der ersten Welle bis 1353 fielen in 6 Jahren über ein Drittel der damaligen Bevölkerung der Lungen- und Beulenpest zum Opfer. Es wird davon ausgegangen, dass Europa erst 1600, also ganze 400 Jahre später, wieder die Bevölkerungsanzahl von vor 1200 erreicht hatte. Der Zusammenbruch der Versorgungsrouten und Handelswege führte zu weiteren Hungerkatastrophen und der Isolation vorher vernetzter Lebensbereiche. In der Folge kam es vielerorts kurzzeitig zu einem vollständigen Zusammenbruch der sozialen Ordnung. Tote konnten nicht mehr begraben werden, Eltern gaben die Fürsorge für ihre kranken Kinder auf, der Handel brach zusammen und die Felder wurden nicht mehr bestellt. Die Aufeinanderfolge von Naturkatastrophen, Hungersnöten und Pestzüge, welche bis in das 15. Jahrhundert hineinreichten, wurden als Strafe Gottes für die Sünde der Menschen und als Ankündigung des jüngsten Gerichts gedeutet. An vielen Orten im Reich kam es zu religiösen Erweckungsbewegungen, welche durch Buße und Strafe das Unheil abwenden wollten. In vielen Städten wurde versucht, eine gottgefällige Lebensweise mit brutaler Gewalt wiederherzustellen. Auch kam es vielerorts zu Judenpogromen und Ausschreitungen gegen Fremde. Auf der Ebene der religiösen Weltdeutung kam es zu einer Krise. Die Welt und ihre göttliche Ordnung und Einrichtung wurde nun mehr und mehr als bedrohlich empfunden. Die Interpretation der Welt durch die kirchliche Institution geriet ins Wanken. In den Predigten der Zeit findet sich zum ersten Mal eine wirkliche Fokussierung auf die konkrete Sündhaftigkeit des Einzelnen. Vorher wurde Sünde und Schuld eher als eine allgemeine Wesensbestimmung des Menschen gesehen und fand ihren allgemeinen Ausdruck in der Vorstellung der Erbsünde. Die Erklärung des Unheils und die Abweichung der realen Erfahrung von der bisherigen Form der Weltdeutung zwangen den einzelnen Gläubigen, sich mit sich selbst und seiner Schuld und damit in einer ganz ungewohnten Form auseinanderzusetzen. In der Folge der Pest und des Rückgangs der Bevölkerung änderte sich vielerorts auch die Sozialstruktur der Gesellschaft. Durch freigewordene Höfe und einen Arbeitskräftemangel rückten viele Menschen in der sozialen Hierarchie auf. Vielerorts, besonders in den Städten, wurde aktiv versucht, Menschen dazu zu bewegen, die offenen Arbeitsstellen zu besetzen. Dies führte in der Folge zu einer immensen Stadtflucht und somit auch zu einer weiteren Erosion des Feudalwesens und seiner Bedeutung als unanfechtbare göttliche Ordnung. In dieser langen Zeit der Veränderung und den radikalen Umbrüchen im 13. und 14. Jahrhundert lässt sich an vielen Stellen eine Veränderung des Selbst- und Weltbezuges nachweisen. Die Veränderung des eigenen Selbst- und Weltbezuges stellte sich vermutlich für den Einzelnen als eine katastrophale Krise dar. Die Erfahrung einer neuen und andersartigen Abgrenzung der eigenen Person gegenüber der Welt wurde, so lässt sich zumindest vermuten, als erdrückender Schrecken erlebt. Die Abweichung von der bisherigen Gewissheit und die Differenz des eigenen Erlebens von der herkömmlichen Deutung der Welt wurde, und das lässt sich in Quellen zumindest erahnen, als Schuld und Sünde interpretiert. Ja, ein gutes Beispiel dafür, wie sich dieser Wandel und seine Verarbeitung abgespielt haben können, bietet das Werk des italienischen Mönches Opicinius de Canistris, welcher am Anfang des 14. Jahrhunderts in Italien lebte. Der Spross einer nichtadligen Familie musste sich trotz seiner geistlichen Ausbildung, als Buchillustrator, Hauslehrer und Schreiber durchschlagen. Überliefert sind von ihm hauptsächlich verschiedene Zeichnungen und Karten. Sein Leben war durch die von mir vorhin beschriebenen Umstände von Entbehrungsreichtum und Leid geprägt. Doch das Hauptproblem seines Lebens war wohl eher psychischer Natur. Aus seinen Aufzeichnungen und auch aus Berichten über ihn weiß man, dass er von der Idee besessen war, dass er für alle Missgeschicke und Rückschläge seines Lebens und auch für die Katastrophen, welche er erlebte, die alleinige Verantwortung trug. Er war auch der festen Überzeugung, dass seine Existenz selbst zu nichts nütze sei. Das Leben von Canistris war durch die Annahme einer unbegreiflich großen Sündenlast beschwert. Verschlimmert wurde sein geistiger Zustand durch körperliche Gebrechen. Nach eigenen Angaben verlor er im Alter von 40 Jahren für volle 10 Tage das Bewusstsein. Als er wieder zu sich kam, war er der festen Überzeugung, neugeboren worden zu sein. Er hatte alles Bücherwissen, wie er es selber nannte, verloren und konnte sich nicht mehr daran erinnern, wie die äußere Welt aussah. In seiner Ohnmacht sei ihm die Jungfrau Maria erschienen, welche ihm ein neues und anderes Wissen über die Welt verliehen hatte. Das Besondere an seinen Zeichnungen ist, dass sie sich nicht mehr nur die üblichen Zeichnungen von Heiligen, Aposteln und anderen biblischen Charaktere zeigen. Kanistris setzt sich in seinen Zeichnungen mit sich selber auseinander. Er versucht sich im Strom der Zeit durch das Anfertigen von Selbstporträts festzuhalten. Er verwendet in seinen Zeichnungen dabei oftmals die Darstellungsmethoden der Kartografie. Er füllt seine Bilder mit wirren und heute oft nicht mehr zu rekonstruierenden Erklärungen zu den Bildern. Besonders interessant für unsere Darstellung, für unsere Betrachtung sind die von ihm gezeichneten Karten. So wie die hier. Man sieht jetzt vielleicht besser, dass es sich um eine Karte handelt. Da ist Italien, da ist die Straße von Gibraltar. Interessant dabei ist, dass die Kontinente die Form, menschliche Form annehmen. Die Welt nimmt in seinen Zeichnungen menschliche Züge an. Auch interessant finde ich, dass die Menschen, welche vom Meer umgeben werden, das Meer den Teufel und die Sünde repräsentiert. Diese umgibt den Menschen und bedroht ihn. Könnt ihr ja dort sehen, dann beißt er in den Hals. Das Besondere an dieser Darstellung ist, dass eine Veränderung des Menschen, der Mensch-Welt-Relation vorgenommen wird. Zwar wurde der Mensch im Mittelalter häufig in Analogie zum Kosmos gesetzt, jedoch nahm der Mensch dabei immer die Züge der kosmischen Ordnung an. Bei Kanistris wird das Verhältnis nun umgedreht. Der Mensch geht nicht mehr in der Totalität der Welt auf. Die Welt nimmt umgedreht menschliche Form an. In der Selbstprojektion des Menschen auf die Welt, durch die Ausdehnung des eigenen Konfliktes auf diese Welt, wird dieser auch als ein schrecklicher Ort empfunden. Die Welt des Menschen ist umgeben von Schuld und Sünde. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich kann bei Kanistris nur durch eine Exterritorialisierung des Ichs gelingen. Sein innerer Konflikt wird auf die Welt projiziert. Die Welt erscheint ihm, die eigene innere Zerrissenheit dann wiederzuspiegeln. Ich denke, dass an dieser Stelle der Zusammenhang von Selbst- und Weltbezug vielleicht auf ganz andere Art und Weise noch einmal deutlich wird. Zusammenfassend sei noch einmal gesagt, dass die Persönlichkeitserkenntnis im Mittelalter mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen sein muss. Im Falle von Kanistris ging sie mit psychischen Schmerzen und Wahnsinn einher. Der Zwang zur Demut und das Bewusstsein von Sünde und Schuld plus die Verneinung von jeglicher Eigenständigkeit und deren Verdammung als Hochmut lässt das neu gewonnene Ich vor allem in der Form der Selbstprojektion und der Selbsterniedrigung zu. Durch die Krise des eigenen Selbst- und Weltbewusstseins hindurch ist jedoch eine neue Form des Selbst- und Weltbewusstseins möglich. Der geografische Ort, an welchem sich diese Veränderung des Selbst- und Weltbewusstseins als erstes und besonders deutlich durchsetzt, war das Italien der Renaissance. In Italien lebte zu Beginn des 15. Jahrhunderts bereits 25% der Bevölkerung in Städten. Es gab dort genauso viele Städte, über 25.000 Einwohner, wie in ganz Europa zusammen. Zentrale Institution der italienischen Stadtökonomie wurde der Handel im Mittelmeer und das neu entstehende Bankwesen. War bereits im 13. Jahrhundert das Bankwesen in manchen Städten, wie zum Beispiel in Genua, entwickelt, so florierte es im 15. Jahrhundert annähernd in allen italienischen Städten. Parallel dazu entwickelte sich das Versicherungswesen. So wird die Sicherheit von Geschäften nun weniger als vom Schicksal bestimmt wahrgenommen. Statt den Handelserfolg in Gott zu suchen, begann man damit, Unsicherheiten durch Kalkulation zu vereinheitlichen und das Risiko somit beherrschbar zu machen. Die Produktion von Gütern wurde immer mehr durch kapitalstarke Kaufmänner übernommen. So enthielt die Rentabilitätsrechnung Einzug in die Güterproduktion. Im Mittelpunkt der Produktion rückt damit rational-ökonomisches Handeln gegenüber den Konkurrenten und auf einem abstrakten Markt. Im Mittelpunkt der Ökonomie stand nunmehr die Steigerung der Produktion durch fortschreitende Arbeitsteilung und Spezialisierung. Bankgeschäfte und Handel entwickelten sich in der Folge zur Quelle von kultureller und auch politischer Macht. Diese Entwicklung führte zu einer ökonomischen Mathematisierung und Erfassung der Welt. Der Mensch erschien in ihr als Individuum, welcher selber für sich verantwortlich zeichnet. Die Stellung eines Menschen wird nun als Teil seiner rationalen Leistung und als ein Resultat seiner geistigen und körperlichen Arbeit sichtbar. Die Geschäfte der Kaufleute erstreckten sich dabei über weite Strecken und große Zeiträume. Der einzelne Händler ist nicht mehr selber bei seiner Ware und schließt Geschäfte auch nicht mehr in eigener Person ab. Er wird sesshaft und führt seine Geschäfte vom Konto aus. Seine Geldvermehrung erscheint ihm dabei in der Buchführung nur noch in Zahlen. Der Handel der Kaufleute wird somit abstrakt. Die Kaufleute werden vom Stadtbürger zum Weltbürger, welcher in verschiedenen Städten der Welt Handelskontore eröffnet. In den Städten entwickelt sich mehr und mehr alles zur Handelsware. Häuser und Grundstücke werden genauso gehandelt wie Geld. Geld wird dabei gleichermaßen an kirchliche Institutionen, an Städte, Fürsten und Privatpersonen verliehen. Ziel des einzelnen Handels wird die Akkumulation von Reichtum in der Form von Geld. Der Wandel innerhalb der Ökonomie lässt sich vielleicht in der folgenden Darstellung erläutern. Früher stand, wie ich ja bereits schon erwähnt habe, im Zentrum der ökonomischen Handels der durch Geld vermittelte Austausch mit der Zielrichtung auf den Konsum. Also Waren werden für Geld verkauft und damit andere Waren zum Zwecke des Konsums zu erwerben. Also das, was in der ersten Zeile zu sehen ist. Nun steht im Zentrum der Ökonomie, also ganz neu, der Kauf von Waren mit dem Zweck, diese für mehr Geld weiterzuverkaufen. Das wäre dann die zweite Zeile. Damit beginnt eine neue Form von Produktion, welche zum Ziel hat, abstrakten Reichtum in der Form von Geld zu erwirtschaften. Gleiches Ziel steht hinter der dritten Zeile. Geld wird zu einem bestimmten Zeitpunkt verliehen und kommt zu einem späteren Zeitpunkt als mehr Geld zum Ausgangspunkt zurück. Das allgemeine Ziel des, also das wäre dann der Zins. Das allgemeine Ziel des Tausches verschiebt sich also weg vom Tausch mit Überschussprodukten hin zu der Produktion von Waren für den Tausch auf einem Weltmarkt. Also im Sinne der damalig bekannten Welt natürlich. Der Tausch beginnt damit zu einer Vermittlungsinstanz, zwischen der sich immer weiter durchsetzenden Arbeitsteilung zu werden und die Verwandlung von Geld in Kapital zu vermitteln. Damit verändert sich auch das Bewusstsein für die göttliche Ordnung der sozialen Welt, wie sie sich im Feudalsystem ausdrückt. Der Zugang zum Adel wird von den wohlhabenden Stadtbewohnern durch Heirat gesucht und durch den Adel zugelassen. Der Adel geriet in Abhängigkeit von der ökonomischen Potenz der reichen Stadtfamilien. Für die Händler war die Heirat mit dem Adel notwendig, da die politische Macht immer noch durch die göttliche Ordnung bestimmt und gesichert war. Ein Zugang war nur so möglich. Die neue Anforderung der Handelsökonomie verlangten auch eine noch nie dagewesene Aneignung umfassender rationaler Kenntnisse. Die Kirche verliert in der Folge ihr Monopol auf Bildung, Weisheit und Wissen werden nicht mehr länger ausschließlich als Offenbarung aufgefasst. Sie wird in den verschiedensten Formen auch von Laien an Laien übermittelt. So kommt es in Italien dann auch eben zu den Gründung der ersten Universitäten und im Laufe der Renaissance auch zu recht vielen. Der Einzelne tritt in Differenz zur äußeren Natur, welche er nun versucht durch Selbstkenntnis zu seinem Vorteil zu nutzen. Durch die neue Vielfalt an den der verschiedenen Berufsbiografien und Handlungsmöglichkeiten, welche sich ergeben haben, kann der Einzelne seine ausgebildeten Fähigkeiten nun besser als ein Teil seiner Persönlichkeit und in Abgrenzung zu denen der anderen begreifen. Es entsteht also ein gewisses Bewusstsein für die eigene Individualität. Die Kaufleute entwickeln sich folglich zu Individuen, welche sich im sozialen Konkurrenz zu den anderen Privatleuten abgrenzen. Arbeit wird dabei zum Modus der eigenen Weltschöpfung. Sie wird bewusst abgegrenzt zu der zeitlosen Muße der Adligen, sie wird zu einer Tugend verklärt. Wichtig ist es jedoch zu betonen, dass zu dieser Zeit die soziale Integration weiterhin durch Religion und Glauben erfolgte und nicht in der Politik und schon gar nicht in der Ökonomie lag. Die Ordnung der Welt blieb genauso wie die neue Form von Selbstbewusstsein nur durch den Glauben an Gott möglich. So war die Moral weiterhin in der christlichen Tugendlehre verhaftet und somit der biblischen Geldkritik des Neuen und Alten Testaments unterworfen. Das Fegefeuer wurde allgemein gefürchtet. Aus Sicht der biblischen Geldkritik war das Treiben der Kaufleute zutiefst sündig. Trotz der neu entstandenen Bedeutung wird der Kaufmann für sein Handeln daher auch verachtet und muss dieses vor sich selbst und der Gemeinschaft verantworten. Dieser Zwiespalt und die Atmosphäre der Ablehnung führte zu einem ständigen sittlichen Zweifel. Die Selbstschaffung ihrer Welt und die damit einhergehende Individualität gerät folglich in Konflikt mit der göttlich-subjektiven Welteinheit. Die Rückgabe des durch Zins und Geldgeschäfte erwirtschafteten Geldes erscheint oftmals als einzige Möglichkeit, den Seelenfrieden und das Seelenheil zu retten. Somit ist die Aufspaltung der Welt in eine soziale Welt und eine Welt der Natur hier bereits angelegt. Damit der Widerspruch zwischen den frühkapitalistischen Verhältnissen und der göttlichen Ordnung der Welt beigelegt werden kann, muss Gott aus der diesseitigen Welt ins Jenseits verschoben werden und die göttliche Ordnung auf den Bereich des Glaubens beschränkt werden. Diese Aufspaltung der Welt wird dann spätestens mit der Spaltung der Kirche in der Reformation im 16. Jahrhundert vollzogen. Dies hier zu entwickeln, würde aber dann den Rahmen ein wenig sprengen. Zusammenfassend lässt sich jetzt aber also sagen, dass die schnelle und kontinuierliche Entwicklung der gesellschaftlichen Verhältnisse eine neue Form von individueller Abgrenzung gegenüber der sozialen Welt und der Welt der Natur hervorbrachte. Der Selbst- und Weltbezug des Einzelnen veränderte sich tiefgreifend in der Renaissance. Die eigene Position wird in Grenzen abhängig von der eigenen Leistung. Eigene Fähigkeit und Erfolg wurden stärker mit der eigenen Person und Biografie verknüpft, das eigene Handeln erscheint selbstbestimmter und wird in Einheit mit der eigenen Person reflektiert. Durch eine neue Vielfältigkeit des Lebens wird die eigene Existenz mehr in Abgrenzung gegen andere Schicksale und Existenzen gedacht. Das theologische Wissen über die Welt in der Form von Offenbarungswissen verliert seine privilegierte Stellung. Durch neue Formen der Erkenntnis wird ein Prozess angestoßen, welcher Religion den allgemeinen Deutungsanspruch über die Welt entzieht. Religion sinkt zum persönlichen Glauben herab und wird neben eine neue Form von Welterkenntnis gesetzt. Die Erkenntnisform der Renaissance ist die Kunstwissenschaft. Dies näher zu beleuchten wäre von einigen Interesse für das Thema, ich lasse es aus Zeitgründen aber weg. Die Integration der Gesellschaft funktioniert jedoch weiterhin über Religion und die alte politische Ordnung. Das neue Individuum gerät somit in einen zwangsläufigen Konflikt mit den traditionellen Auffassungen über die Welt und ihrer Interpretation durch den christlichen Glauben. Der Konflikt zwischen der neuen Form des Selbst- und Weltbezuges und dem alten mythologischen Weltbewusstsein wird im Individuum ausgefochten und lässt sich in der Form individueller Gewissenskonflikte, einer verbreiteten Melancholie und allgemeinem Pessimismus sowie Gewissensqualen und Ängsten in den verschiedensten Quellen nachvollziehen. Der von mir hier skizzierte Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse und des allgemeinen und individuellen Selbst- und Weltbezuges wurde in einer neuen Selbst- und Weltdeutung reflektiert, in der italienischen Renaissance-Philosophie. Und jetzt komme ich zum nächsten Teil, nämlich Reflexion des neuen Selbst- und Weltbezuges in der Renaissance-Philosophie. Die Neubestimmung der Position des Menschen im Weltgefüge und die Veränderung der eigenen Selbst- und Weltbezuges lässt sich in ihr gut zeigen. Zuallererst wird dieser Wandel in den Schriften von Francesco Petrarca deutlich. Dieser lebte von 1304 bis 1374, also genau in der vorhin skizzierten Zeit. In einem Brief schildert er seine Besteigung des Berges Mont Ventoux und seine damit einhergehende Erkenntnis. In seiner Beschreibung der Natur erscheint die Landschaft der diesseitigen Welt nicht mehr als ein Tal des sündigen Lebens, sondern als eine Möglichkeit der ästhetischen Erfahrung. Seine Wahrnehmung seiner Umgebung ist nicht mehr rein kontemplativ, sondern wird zum Ausgangspunkt für Selbstreflexion und Seelenschau. Der Aufstieg auf den Berg wird ihm zur Analogie dafür, dass er seine Seele zu Gott erhebt. In der Abstraktion von seiner sinnlichen Existenz und der Zuwendung zu Gott erscheint letzterer entmythologisiert. Gott ist kein unmittelbarer Teil der Welt mehr, sondern erscheint von der sinnlichen Welt getrennt. In den Schriften von Petrarca findet sich also ein radikaler Wandel im Selbst- und Weltbezug reflektiert. Der Mensch erscheint der göttlichen Schöpfung als Besonderes gegenübergesetzt. Die Welt erscheint ihm als Möglichkeit der Selbstbildung. Der eigene Weg kann der Reflexion nach selber bestimmt werden und die Möglichkeit des Aufstiegs zum Göttlichen erscheint in der persönlichen Verantwortung des Einzelnen zu liegen. Eine Fortsetzung dieser Entwicklung lässt sich bei Giovanni Manetti in seinem Werk De Dignitate et Excellentia Hominis, also so viel ungefähr wie über die Würde und Erhabenheit des Menschen, zeigen. Er bestimmt den Menschen als ein Ebenbild Gottes. Gott hat den Menschen und seine Seele demzufolge aus dem Nichts erschaffen. Die Seele des Menschen ist Geist und somit und der Bezugspunkt zur Gottesebenbildlichkeit. Darin liegt eine doppelte Transformation. Erstens wird in der so gedachten Verbindung Gott zu einem Geist erklärt. Er erscheint nicht mehr als Herrscher der Gewalten und als direktes Zeichen hinter den Geschehnissen. Auf der anderen Seite der Mensch über die Welt gesetzt. Der Mensch herrscht an der Stelle Gottes über alle Lebewesen. Er ist von Gott über die ganze Schöpfung gesetzt. Doch neben seiner Herrschaft über die äußere Natur herrscht er auch über seine eigene innere Natur. Diese erscheint ihm in der Form seiner Triebe als Zorn und Begierde. In seiner Fähigkeit, diese zu unterdrücken, erhebt sich der Mensch über die Tiere und kann sich so von der Schöpfung absetzen. Die Würde des Menschen liegt dabei aber immer noch in Gott. Auch ist sie nicht für alle Menschen gleich. Die sinnliche Ungleichheit der Menschen wird von Manetti durchaus reflektiert. Er scheidet die Menschheit in solche, welche die Vereinigung mit dem Göttlichen erreichen, und in andere, welchen dies nicht gelingt. Und er teilt sie in die charakterfesten und guten Menschen, sowie die schlechten und verworfenen Menschen. Die Fähigkeit des Menschen, seiner göttlichen Bestimmung nachzukommen, ist für Manetti nur als von Gott bestimmtes Schicksal denkbar. Die soziale Realität eines Menschen erscheint als Gradmesser seiner Fähigkeit, seiner göttlichen Bestimmung zu folgen. Die soziale Welt und die Welt der Natur bleiben aber als Einheit von dem neuen Selbst- und Weltbezug unberührt. Die neue Positionsbestimmung des Menschen stellt aber eine Trennung und Besonderung des Menschen gegenüber der Schöpfung dar. Die Welt erscheint nicht länger als unbegreiflich, sondern wird als eine einheitliche Natur gedacht, welche für den Menschen geschaffen wurde. Der Mensch erhebt sich bei Manetti über die rohe Schöpfung und wird Kraft seines Verstandes zum Schöpfer seiner eigenen Welt. Arbeit verliert in diesem neuen Selbst- und Weltbezug ihren Charakter als Strafe Gottes. Arbeit hat somit nicht mehr eine rein diesseitig technische Bedeutung, sondern transzendiert das Diesseits. Es hat eine utopisch-theologische Bedeutung. Der Mensch erweist sich durch Arbeit als schöpferischer Gestalter seiner Welt. Statt Mimesis an einen göttlichen Kosmos erscheint Arbeit nun als rationale Schöpfung der Welt aus dem freien Willen eines Gottes ebenbildlichen Individuums. Spätestens in der Philosophie von Giovanni Pico ist der Aufstieg des Menschen zu seiner Gottesebenbildlichkeit nur noch durch die eigene Mühe bestimmt. Der Aufstieg, welcher von Pico in Analogie zur biblischen Geschichte der Himmelsleiter des Jakobs dargestellt wird, verlangt von den Menschen eine Selbstreinigung von den tierischen Verlockungen und Lastern der Welt durch die Moralphilosophie, eine Reinigung des Verstandes durch die Kunst der Rede und Dialektik sowie die Reinigung im Lichte der Naturphilosophie. An der Spitze der Leiter steht die Einheit des Einzelnen in Gott. Erst durch die Abwendung des Menschen, ausdrückbar als Abstraktion von der sinnlichen Welt, wird eine rationale Durchdringung der Welt für den Menschen möglich. Der vernünftige Mensch erhält bei Pico seine Vernunft dadurch, dass er nicht mehr länger Mensch ist, sondern das Menschliche in Richtung Gott transzendiert. Wichtig im Zusammenhang mit Pico ist seine postulierte Abwehr von jeglicher Dogmatik und seine Forderung nach Erkenntnis durch Disput. Erkenntnis liegt ihm zufolge nicht mehr in der göttlichen Ordnung, sondern in der Erkenntnis der Natur. Die Erkenntnis der Natur wird bei ihm möglich durch die Erkenntnis der Natur des Menschen. Mathematik erscheint als Philosophie mit Zahlen, als Vollendung und Sprache der Naturphilosophie. Der Mensch tritt aus der undifferenzierten Welteinheit heraus. Er wird als der Schöpfung gegenübergesetzt und über sie gesetzt gedacht. Die äußere Natur wird zu einer subjektiven Objektivität. Sie bleibt subjektiv und göttlich, sie ist jedoch dem menschlichen Verständnis nun offen. Der Einzelne erhält seine Identität und Persönlichkeit durch seine göttliche Seele und seine individuelle Nutzung und Ausbildung der von Gott gegebenen Fähigkeiten. Der Mensch wird gedacht als Schöpfer seiner eigenen Welt. Er empfindet sich demzufolge nicht mehr seiner inneren und äußeren Natur ausgeliefert. Der Einzelne ist somit Individuum, aber nur in seiner Einheit mit dem Göttlichen. Die Begründung der Besonderung des Einzelnen ist dabei metaphysisch. Nur in der Allgemeinheit mit Gott ist der Einzelne mit sich selbst identisch. Alles, was nicht in dieser Allgemeinheit aufgeht, alles Nicht-Identische und Fremde, bleibt aus der metaphysischen Identität draußen und wird zum Feind erklärt. Der neue Selbst- und Weltbezug lässt sich folglich als metaphysische Individualität begrifflich fassen. Die Erkenntnis der Welt wird möglich durch die Erkenntnis der Natur des Menschen. Diese ist nun Maß und Proportion der Welt. Auch wenn in der Renaissance eine Entmythologisierung des Selbst- und Weltbewusstseins beginnt, ist die Welt der Natur noch nicht von der gesellschaftlichen Welt getrennt. Erst im revolutionären Liberalismus, zu welchem nächste Woche dann Gerhard Stapelfeld sprechen wird, ist dann diese Trennung endgültig vollzogen. Am Ende der Renaissance wird diese Trennung jedoch bereits vorgedacht. So veröffentlicht Thomas Morus 1560 die erste soziale Utopie, 1516. Er zieht in ihr die Konsequenzen dieses metaphysischen Individualismus. Der Mensch kann und er soll auch seine Welt selber erschaffen. Dieser Anspruch erstreckt sich bei ihm dann auch auf die soziale Welt. Doch auch bei Morus ist die Erkenntnis der vernünftigen Gesellschaft nur durch Gott möglich. Nur in ihm ist alles eins, die Natur, die Gesellschaft und das Individuum. Die Entzweiung der mythologischen Welteinheit, welche ich heute versucht habe darzustellen, setzt sich in der historischen Folge immer weiter durch. Der Fortschritt dieser Entzweiung lässt sich charakterisieren durch die fortgesetzte Abstraktion des Ichs von der Natur, von den anderen Menschen und von sich selbst. Durch die so entstandene abstrakte Allgemeinheit ist dann auch erst eine Besonderung und Entgegensetzung möglich, wie wir sie in unserem heutigen Selbst- und Weltbewusstsein kennen. Durch diese Abstraktion verwandelt sich in allen drei Dimensionen, also Natur zu den anderen Menschen und zu sich selbst, das konkrete Verhalten in ein allgemeines Verhältnis, also in eine Einheit von Getrennten. Die äußere Natur wird in der Wahrnehmung zu einem dem Subjekt entgegengesetzten Objekt. Die anderen Menschen erscheinen als Gleiche und damit erst in der Summe als Menschheit. Erst gegenüber dieser Menschheit können sie sich als jeweils besondere Exemplare behaupten. Im eigenen Selbst spaltet sich der einzelne Mensch in Geist, also Abstraktion, und Körper, also Sinnlichen. Aus der Perspektive des Ichs wird dies in der Teilung der Welt in Geist und Natur ausgedrückt. Diese Entwicklungen werden hoffentlich in den folgenden Vorträgen noch näher beleuchtet und auf ihre Bedeutung für das utopische Denken hin befragt. Wichtig erscheint es mir jedoch noch einmal darauf hinzuweisen, dass das Individuum und ein individueller Selbst- und Weltbezug sowie der utopische Anspruch, ein wirkliches Individuum zu sein oder werden zu können, keine überhistorischen Tatsachen sind. Das Individuum, so viel hoffe ich zumindest heute gezeigt zu haben, ist eine historisch-gesellschaftliche Kategorie. Die Bedingungen dieses Wandels sind, um hier noch einmal auf die wichtigsten hinzuweisen, die Loslösung des Einzelnen aus seinen althergebrachten gesellschaftlichen Strukturen, die Möglichkeit gesellschaftlicher Vereinzelung und eine Veränderung der Modi von gesellschaftlicher Integration. Als von zentraler Bedeutung erwies sich ebenfalls die Krise des bisherigen Selbst- und der bisherigen Selbst- und Weltdeutung der Menschen, das Fraglichwerden des einzelnen Selbst- und Weltbewusstseins. Ich hatte am Anfang versprochen, am Ende meiner Darstellung auf möglichste Implikationen des hier Gesagten für das allgemeine Thema der Ringvorlesung zurückzukommen. Wie sich hoffentlich aus meinem Exkurs zur Genese des Individuums ergeben hat, ist die Trennung der Welt in eine gesellschaftliche Welt und in eine Welt der Natur von entscheidender Bedeutung für das Aufkommen von sozialen Utopien und utopischem Denken überhaupt. Erst wenn der Mensch den Anspruch erhebt, seine soziale Welt als soziale Welt zu verstehen, kann er auch den Anspruch formulieren, diese nach seinem Willen zu formen. Doch auch in dieser neuen Form des Selbst- und Weltbezuges werden die Verhältnisse der Menschen bewusstlos vorausgesetzt. Es bedarf für die Überschreitung dieser Verhältnisse daher erneut das Fraglichwerden des eigenen Selbst- und Weltbewusstseins. In der Loslösung der sozialen Welt aus der göttlichen Ordnung und den neuen Formen der gesellschaftlichen Produktion und Zirkulation war jedoch in der Renaissance genug Potenzial für Veränderungen angelegt, sodass der Selbst- und Weltbezug sich immer wieder verändern musste. Einige dieser Momente habe ich ja bereits angesprochen. Durch das in den Verhältnissen angelegte Potenzial und durch das Potenzial in dem neuen Welt- und Menschenbild war immer wieder die Möglichkeit für Einzelne, so zum Beispiel der eben erwähnte Thomas Morus, diese Potenziale auch zu erkennen und zu versuchen, die Verhältnisse denken in eine bestimmte Richtung zu überschreiten. Ich schlage daher vor, den Kern utopischen Denkens hierin zu suchen. Utopisches Denken ist demzufolge das Erkennen oder eben auch das Verkennen von Potenzialen und Momenten innerhalb der menschlichen Verhältnisse und ihres Selbst- und Weltbezuges, welche das bestehende Bewusstsein bereits überschreiten. Im Unterschied zu anderen Vorschlägen betone ich dabei, dass utopisches Denken kein selbstständiges und beliebiges Entwerfen von gesellschaftlichen Traumlandschaften ist. Im Gegenteil ist es von gesellschaftlichen Verhältnissen und den damit verbundenen Selbst- und Weltbezügen abhängig. Es verweist, also das utopische Denken, auf die unabgegoltenen Potenziale und Momente innerhalb der menschlichen Zusammenhänge. Das utopische Denken ist dabei selber jedoch genauso abhängig von diesen Verhältnissen und den ihnen entsprechenden Selbst- und Weltbezuges. Die unterschiedlichen Formen, in welchen sich solches Erkennen von Potenzialen und Momenten vollzieht, steht in direkter Verbindung mit dem individuellen und allgemeinen Selbst- und Weltbewusstsein. Es ist aus diesem Grund dem Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse und ihrer jeweiligen Deutung unterworfen. Die Möglichkeit, dass das utopische Denken dabei tatsächlich überschreitende Potenziale und Momente erkennt, besteht in zweierlei. Auf der einen Seite besteht sie in der Existenz dieser Momente und Potenziale, auf der anderen Seite in der Möglichkeit des Denkens, sich selbiger bewusst zu werden. Damit verweist der Wunsch nach utopischem Denken, der Wunsch nach einer Überschreitung der gesellschaftlichen Verhältnisse und ihres allgemeinen Selbst- und Weltbezuges auf die Aufklärung ihrer unbewussten Voraussetzungen. Folglich verweist dieser Wunsch auf die Utopie des Individuums. Diese Utopie gemahnt an das Leiden der Menschen, an der von ihnen bewusstlos hervorgebrachten Welt. Sie verspricht Aufklärung und Einsicht in die Konstitution der ihnen als fremd erscheinenden Mächte, welche ihr Leben beherrschen. Aus den hier angestellten Überlegungen sollte sich die Erkenntnis ergeben, dass das Vernünftigwerden des Menschen und der Welt nur als ein Akt der Veränderung jener Umstände zu denken ist, welche die Bewusstlosigkeit ihres Denken und Handelns hervorbringen. Um das Ganze in ein Verhältnis zu heutigen Bezügen zu bringen, sei kurz auf die heutige Gesellschaft noch eingegangen. Der Selbst- und Weltbezug des Individuums in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist im besten Fall durch die bewusstlose Voraussetzung der individuellen Ich-Identität, in der Voraus- und Entgegensetzung der eigenen Subjektivität gegen eine ebenfalls bewusstlos gesetzte Objektivität zu charakterisieren. In der Voraussetzung des Ichs als rationales Individuum erscheint dem Individuum seine Welt als rational. In der Rationalität der Welt erkennt sich der Einzelne dann als rational. Durch solche bewusstloses Voraus- und Entgegensetzen werden das Zustandekommen, die gesellschaftlichen Bedingungen sowie sämtliche anderen notwendigen Voraussetzungen von Individualität und somit auch von Freiheit und Vernunft verdrängt. Freiheit, Vernunft und Individualität werden so zu leeren Abstraktionen von der realen Unfreiheit, der unvernünftigen Einrichtung der Gesellschaft und der freiwilligen Anpassung des Einzelnen an unverstandene Verhältnisse. Die Aufklärung dieser Verhältnisse und ihres aktuellen Selbst- und Weltbezuges kann dabei immer nur retrospektiv erfolgen. Von der gegenwärtigen Bewusstlosigkeit gilt es mit utopischem und praktischem Interesse auf die Genese dieser Bewusstlosigkeit zu reflektieren. Dazu bedarf es einer kritischen Theorie der Gesellschaft, einem Zugang zur Welt, in welchem die Bedingtheit des eigenen Denkens und die gesellschaftliche Vermittlung des eigenen Selbst- und Weltbezuges als konstitutiv stets mitgedacht werden. Als einen bescheidenen Beitrag dazu soll unsere diesjährige Ringvorlesung verstanden werden. Vielen Dank.